Am 8. November wurde im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang die 20. nationale Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Erfolge im Bereich Sport eröffnet. Daran nahmen teil Choi Jong-hee, Vorsitzender des staatlichen Sportkomitees und stellvertretender Vorsitzender des Setgadia-Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre des betreffenden Bereiches, die Mitarbeiter des Bereiches Sport und die Werktätigen der Einheiten, die ihre Exponate zur Schau gestellt haben. Ausgestellt sind über 1400 Materialien über wissenschaftlich-technische Erfolge wie Programme, Messgeräte, Sportartikel, Bücher und Dissertationen aus den Einheiten, Fabriken und Betrieben in den Bereichen Sport, Bildung und Wissenschaft und Technik.